Nordwestradio. Feature. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Während hier in Bremen gerade das 11. internationale Literaturfestival Poetry on the Road stattfindet, wollen wir uns heute Morgen im Feature an einen großen österreichischen Dichter und Sprachakrobaten erinnern, dessen 10. Todestag unmittelbar bevorsteht. Ernst Jandl, ein ungemein populärer Poet, dessen beste Gedichte eine fast sprichwörtlich zu nennende Verbreitung gefunden haben, in Kinderbüchern wie auch in Anthologien für Erwachsene. Legendär sind Ernst Jandls öffentliche Auftritte, seine schier unglaublichen Lese-Performances, mit denen er riesige Säle zu füllen vermochte. Feature-Autor Norbert Hummelt, der selber als Lyriker bekannt geworden ist, hat Ernst Jandl mehrmals persönlich getroffen und ist besonders fasziniert vom Spätwerk des gebürtigen Wieners. Und davon handelt auch sein heutiges Feature, in dem er uns einen Ernst Jandl vorstellen wird, der mit dem öffentlichen Bild, das viele seiner Leser von ihm gehabt haben, nur sehr wenig zu tun hat. Eile mit Feile. Um ein Gedicht zu machen, habe ich nichts. Ottes Mops hopst fort. Eine ganze Sprache. Schützengrimm, Schützengrimm. Ein ganzes Leben. Ein ganzes Denken. Sein ich erstaunen, dass in mein Leben das ich haben können, vergessen. Ein ganzes Erinnern. 30.11.1999. 10 orangenfarbene Bücher liegen vor ihm. Als Autor sei da jemand mit dem Namen Ernst Jandl genannt und der Titel des Buches laute »Aus dem wirklichen Leben«. Er sei froh und glücklich. Endlich habe er ein ideales Buch zum Verschenken. Um ein Gedicht zu machen, habe ich nichts. Ernst Jandls Spätwerk von Norbert Hummelt. Durch die Füße bläst der Wind. Vor 10 Jahren starb Ernst Jandl. Unter den Dichtern deutscher Sprache, die nach dem Krieg zu schreiben begannen, einer der bedeutendsten und zugleich populärsten, was selten genug zusammentrifft. Generationen wuchsen mit seinen Gedichten auf, die in vielen Schulbüchern stehen. Mit seinen fulminanten Lesungen füllte er große Säle und riss seine Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hin. Dieser Erfolg war nicht zufällig, denn Jandls erfindungsreiche Gedichte voller Sprachwitz zeichnen sich vor den Werken fast aller anderen zeitgenössischen Lyriker dadurch aus, dass man sich diese Texte einprägen kann. Schon ihre sprachlichen Methoden machten sie unverwechselbar. Ein Gedicht ganz ohne Vokale zu schreiben oder eines nur mit dem Vokal O, darauf musste man erst einmal kommen. Otto holt Koks, Otto holt Obst, Otto horcht. Es werden einige Gedichte bleiben, vielleicht nicht die besten. Es wird sicherlich Ottos Mops kotzt bleiben. Es wird der Schützengrimm bleiben. Schützengrimm. Trotzdem wird der Dichter von diesem populären Bild nur sehr unzureichend erfasst. Auf der Höhe seines Ruhms gab es einen Knick, der sein Schreiben veränderte. Ernst Jandl blieb ein radikaler Sprachartist, aber sein Blick richtete sich nun nicht mehr so stark auf das Material der Buchstaben und Laute oder das alltägliche Gerede, sondern immer deutlicher auf die eigene Person, von der er kein sehr hehres Bild zeichnen konnte. Anatomisches Selbstbildnis. 2 Brustwarzen stehen mir zur Verfügung. Verdammt nochmal, ich brauch sie nicht. 2 Brustwarzen stehen mir zur Verfügung. Das hat ein anderer getan, nicht ich. Überhaupt, was ich so alles an mir habe. Und überhaupt erst das Zeug in mir drin. Das muss ein Affe vergessen haben. Ein sehr vergesslicher Affe. Auch Jandls späte Gedichte haben noch den ihm eigenen Humor. Aber unter ihrem Hang zur zugespitzten Groteske zeigt sich ein schwarzer Blick auf das eigene Leben. Natürlich, die erste Reaktion ist dann Lachen und die zweite ist merkwürdig innehalten, ein bisschen verstört sein, vielleicht nochmal schüchtern nachfragen. Der Schriftsteller Michael Lenz der etliche Lesungen von Ernst Jandl erlebte und manchmal auch neben ihm am Mittagstisch saß, hat ihn aus der Nähe erlebt. Und das heißt, anders als es das Klischee vom Lachdichter will. Scheinbar ein schwieriger Mensch, der, wie man ihm oft nachsagte, im persönlichen, privaten Leben weniger Humor hatte, als es auf dem Papier den Anschein hatte. Er war auf jeden Fall äußerst penibel. Und wenn man seine Gedichte liest, seine Monologe, seine szenischen Arbeiten, auch seine Aufsätze zur oder Überliteratur, so kriegt man doch da auch sehr viel von dieser Penibilität mit. Und da steht halt nicht nur das Lächerliche, das Komische, das Groteske, das heruntergekommene Sprachliche im Vordergrund für mich, sondern auch ein gewisser Ordnungszwang. Ich war, als ich mit ihm persönlich sprach, so befremdet, dass er nicht so spricht, wie er schreibt. Ernst Jandl wird am 1. August 1925 in Wien als ältester von drei Söhnen geboren. Sein Vater Viktor ist Angestellter einer Bank, seine Mutter Luise ist ausgebildete Lehrerin. Die Familie ist traditionell katholisch. Die Mutter bringt ihren Söhnen jedoch nicht nur die feststehenden Gebete bei, von denen Ernst Jandl später einmal sagen wird, diese Gebete seien vielleicht das Letzte, was man vor seinem Tod noch im Kopf haben werde. Sie schreibt Gedichte. Und dieses Schreiben spielt im Alltag ihrer Familie eine wichtige Rolle. Ernst Jandls Herausgeber, Biograf und langjähriger Lektor Klaus Siblewski ist davon überzeugt, dass diese häusliche Situation ihn dauerhaft geprägt hat. Die Arbeitssituation von Ernst Jandl war auf eine konsternierende Weise traditionell. Er hat die Schreibsituation, die er bei seiner Mutter erlebt hat, regelrecht nachgebaut in seiner Wohnung. Das heißt, er hat, so wie die Mutter mit der Hand Gedichte geschrieben hat, einen Schreibtisch in seiner Wohnung gehabt, in der er die Gedichte mit Hand entworfen hat. Dann hat die Mutter die Gedichte dem Vater gegeben, der diese Gedichte abgetippt hat. Ernst Jandl hat seine Manuskripte genommen, ist zu einem zweiten Schreibtisch gegangen und hat dort die Manuskripte abgetippt. Dann wurden zu Hause bei der Mutter die Gedichte abends vorgelesen und genau dasselbe hat Ernst Jandl auch getan. Er hat die Gedichte seiner Lebensgefährtin Friederike Mayröcker vorgelesen und erst nachdem sie von ihr abgesegnet diskutiert worden waren, waren sie für ihn fertig. Nach dem Vorbild seiner Mutter hegt Ernst Jandl schon als Kind den Wunsch, Gedichte zu schreiben. Er sieht aber ein, dass man dazu eine Absicherung braucht. Er will einen festen Beruf haben wie der Vater und schreiben will er wie die Mutter. So steht er im Einklang mit der Welt der Eltern. Die Idylle, in der Jandl in den 30er Jahren aufwächst, wird jedoch schon vor dem Ausbruch des Krieges radikal zerstört. 1938 wird er Zeuge, wie auf dem Heldenplatz in Wien die Massen dem Führer Adolf Hitler zujubeln. Dieses Erlebnis wird er später in einem seiner berühmtesten Gedichte zum Sprachereignis machen. Wien, Heldenplatz, der ganze Heldenplatz circa versagerte in maschenhaftem Männchenmeere, drunter auch Frauen, die ans Maskelknie zu heften, heftig sich versuchten, hoffensdick, und brüllten wesentlich. Die Sprache ist hier gleichsam von innen ausgehöhlt und mit Fremdkörpern durchsetzt, die den bösen Kern der Geschichte schallend deutlich machen. Die Wörter platzen aus den Nähten. Sie legen das Abseitige frei, das Grausame und das Geile. Die Beschädigung der Sprache verweist auf den Zustand der Menschen, die sie sprechen. Ein Verfahren, das Ernst Jandl auf immer neue Weise in seinen Gedichten erproben wird. 1938 hat er eine solche Sprache noch nicht. Er ist noch ein Junge. Ein Jahr später stirbt seine Mutter. Mutters früher Tod. Mutters früher Tod hat mich zum zweiten Mal geboren. Mit Eselsohren und der langen Nase des Pinocchio. So findet man mich leicht. Ich bin verloren. Dann bricht der Krieg aus. Ernst Jandl ist 14 Jahre alt. Aber schon jetzt steht fest, nach dem Abitur geht es nicht an die Universität, sondern an die Front. 1943 wird er eingezogen und in Böhmen stationiert. Ernst Jandl ist auf eine Weise Soldat wie viele andere auch. Er hat zwar keine Nähe zum nationalsozialistischen Gedankengut, aber er ist gewohnt zu gehorchen, wie er das als Kind einer frommen Mutter gelernt hat. Es ist aber nicht der Glaube, der ihm nun Halt gibt, denn dieser Glaube wurde spätestens mit dem Tod der Mutter erschüttert. Woran er sich zu halten versucht, ist das Schreiben. Das schafft ihm Distanz, darin fasst er Mut. An einem Kameradschaftsabend im Februar 1944 trägt er Verse vor, die betretenes Schweigen auslösen. Kotverkrustet, ausgemergelt, wankt in wunden mildem Tritt, graues Heer durch graue Straßen, und ich wanke mit. Seinen eigenen Ton hat Ernst Jandl hier noch nicht gefunden. Da klingt noch die Lektüre expressionistischer Dichter an. Aber er hat schon seinen eigenen Blick, den Blick fürs Heruntergekommene, den er später auf die Sprache und auf sich selbst anwenden wird. Wie man auch schreiben könnte, das ahnt er erstmals in der britischen Kriegsgefangenschaft. Dort stößt er auf Texte von Gertrude Stein, die mit dem Wörterbuch und den Regeln der Grammatik ein freies Spiel betreiben. Ob er selbst einmal so modern wird schreiben können, weiß Ernst Jandl noch nicht. Wieder in Wien geht er den ordentlichen Weg. Er studiert Deutsch und Englisch, er wird Gymnasiallehrer, er heiratet früh. Und er nimmt das Schreiben von Gedichten auf. Nach dem bürgerlichen Konzept, das er von zu Hause kannte. Etwas ganz Wesentliches gehört in dieses Konzept, das er minutiös nachgebaut hat, dazu, nämlich den Kontakt zur Außenwelt. Seine Mutter war Lehrerin. Sie hat den Beruf zwar nie wirklich ausgeübt, aber für Ernst Jandl, der auch Lehrer war, gehörte das Lehrerdasein essentiell zu seinem Schreiben dazu. Er brauchte einen Kontakt mit der Welt, der ganz anders geschaffen war als der dichterische Kontakt, den er zur Welt hatte. Erst aus diesem Kontakt heraus kann er sich literarische Arbeit vorstellen. Freier Künstler zu sein, strebt er nicht an. Mit dem Schreiben ist es trotzdem ernst. Er hat die erste Entscheidung getroffen, er will Gedichte schreiben. Damit hat er 1952 angefangen. Er hat wirklich diese Entscheidung getroffen. Er wollte immer Gedichte schreiben, er hat aber gesagt, jetzt mache ich es. Da hatte er das Staatsexamen, da war er als Lehrer verbeamtet und da hat er gesagt, jetzt mache ich es. Zeichen. Zerbrochen sind die harmonischen Krüge, die Teller mit dem Griechengesicht, die vergoldeten Köpfe der Klassiker. Aber der Ton und das Wasser drehen sich weiter. In den Hütten der Töpfer. Auch dieses Gedicht, an dem der Autor 2 Jahre feilen musste, bis es den für ihn gültigen Wortlaut gefunden hatte, klingt noch nicht recht nach Jandl. Es könnte beinahe von Brecht sein. Aber die Absichten des jungen Dichters erklärt es deutlich. Nach dem Krieg und nach Auschwitz kann die Kunst nicht länger edel tönen. Die Gedichte müssen vielmehr jene Risse und Sprünge zeigen, die dem Bild des Menschen insgesamt widerfahren sind und die durch das Leben jedes Einzelnen gehen. Darin wird Jandl von dem Emigranten Erich Fried bestärkt, den er in London kennenlernt. Auch Ernst Jandls persönliches Ordnungsgefüge bekommt bald Risse. Bei den Jugendkulturwochen im Mai 1954 lernt er die gleichaltrige Lyrikerin Friederike Mayröcker kennen. Sie arbeitet ebenfalls als Lehrerin, aber ihre ganze Passion ist das Schreiben. Sie erkennen, dass sie zusammengehören, beide trennen sich von ihren Ehepartnern und gehen eine lebenslange Gemeinschaft ein. Liegen bei dir. Ich liege bei dir. Deine Arme halten mich. Deine Arme halten mehr, als ich bin. Deine Arme halten, was ich bin, wenn ich bei dir liege und deine Arme mich halten. Sie heiraten nicht. Auch eine gemeinsame Wohnung werden Sie niemals haben. Sie treffen sich erst, wenn es Abend wird. Im Schreiben gehen Sie getrennte Wege. Ich habe das immer gedacht. Mayröcker ist die Poetischerin. Das ist die Dichterin. Und der Jandl ist der Jandl. Mittlerweile denke ich darüber ganz anders. Nämlich, dass Jandls Gedichte ganz andere Auswege freigeboxt haben aus der immer gleichen Frage, was kann man noch machen? Wie kann man noch schreiben? Ich habe mich immer gefragt, wie die beiden Autoren es eigentlich miteinander aushalten. Und nicht nur ein paar Monate, sondern fast 50 Jahre, die sie zusammen waren. Weil unterschiedlicher, wie die beiden Autoren sind, können Autoren eigentlich kaum noch sein. Ich glaube, Jandl und Mayröcker haben es deswegen miteinander ausgehalten, weil sie so unterschiedlich geschrieben und möglicherweise gedacht haben. Das hat ja etwas Komplementäres. Die sind sich gewissermaßen ästhetisch nicht ins Gehege gekommen und waren ihre beiderseitigen Leser. Die Gemeinschaft mit Friederike Mayröcker und Freundschaften mit anderen jungen Dichtern wie H.C. Artmann oder Gerhard Rühm beflügeln Jandl. Verbunden sind sie in dem Bestreben, an die durch den Krieg gekappten Fäden der Moderne wieder anzuknüpfen. Dazu müssen sie mit lyrischen Konventionen brechen. Wörter und Sätze sollen als autonome Bausteine behandelt werden, frei von festgeschriebenen Bedeutungen. Die kühle Ästhetik der konkreten Poesie will jedes Pathos vermeiden. Jandls erster Gedichtband, »Andere Augen«, wird von den Kollegen der Wiener Gruppe jedoch als zu bieder empfunden. Sie stören sich daran, dass er seinen bürgerlichen Beruf als Lehrer nicht aufgeben will. 1957 schafft Jandl den jähen Durchbruch zu Gedichten, die sprachlich radikaler sind als alles, was man bis dahin kannte. Die Regeln der Grammatik werden absichtsvoll verletzt, die Wortkörper von innen aufgebrochen. Jandl schreibt zudem nicht kühl, sondern wütend. Er hat sein Idiom gefunden. Pirsch, Ottos Mops, Trotz. Döppelte der Kottelbock von Saat zu Saat. Grimm, d-d-d-d-d. Sch, zinkrimm, zinkrimm, zinkrimm, grimm. So, so. Für solche Töne ist im Wien der Nachkriegszeit kein Platz. Jandl wird in der Presse scharf angegriffen. Für seine neuen Arbeiten findet er in Österreich keinen Verlag. Über Jahre wird er sich darum bemühen, in Kontakt zu bundesdeutschen Verlagen zu treten. Indessen wächst sein Ruf als Auftrittskünstler. In England liest er seine Sprechgedichte in der Royal Albert Hall. Mit ihrer Zerlegung der Sprache in Silben zünden sie über Sprachgrenzen hinweg. Jandl kommt dabei zugute, dass er wie kein anderer seiner Weggenossen das Zeug zum Unterhalter hat. Auf der Bühne lebt er auf, sprengt alle Normen und Verkrustungen. Eile mit Pfeile, Eile mit Pfeile, durch den Feind. Jandl besteht auch in seinen radikalsten Experimenten auf dem Weltbezug der Sprache. So schafft er eine explosive Mischung. Seine Texte klingen nach Dada und reden doch vom Krieg. Etwa indem der Autor das Wort Schützengraben in seinen Lautbestand zerlegt und dabei die Vokale auslöscht. Er bringt es auf die Formel, der Krieg singt nicht. So weist die spielerische Bearbeitung der Sprache auf Verletzungen hin. Schon im Titel seines Gedichtbands »Laut und Luise« zeigt Ernst Jandl, wie beides zusammengehört. Das Spiel mit Lauten ist zugleich ein Denkmal für die verstorbene Mutter Luise. Durch die Füße, durch die Füße, bläst der Wind. Das Buch erscheint 1966 im Schweizer Walter Verlag und wird zum Skandal. Konservative Leser nehmen an Texten Anstoß, die sie für blasphemisch halten. Das führt zur Entlassung des Verlagsleiters und dazu, dass Jandl ab 1968 bei Luchterhand publiziert. Im selben Jahr erhält er mit Friederike Mayröcker den Hörspielpreis der Kriegsblinden für das gemeinsame Hörspiel »Fünf Mann Menschen«. Ernst Jandl ist literarisch angekommen. Auf den Fällen weiter Meere, Seine Gedichtbände erscheinen in rascher Folge. Material hat er seit Anfang der 50er Jahre genug gesammelt. Nun hat er damit Erfolg. Allein von »Der künstliche Baum« verkauft er mehr als 20.000 Exemplare, Zahlen, von denen andere Lyriker nur träumen können. Von diesen Erfolgen ermutigt, beschließt Jandl, sich befristet vom Schuldienst beurlauben zu lassen. Er geht auf Lesereisen. Zusammen mit Friederike Mayröcker verbringt er ein Jahr als Stipendiat in Berlin. Er hält jedoch weiter an seinem Plan fest. Er will Gedichte schreiben auf der Grundlage seiner Berufstätigkeit. Ich glaube, dass Jandl seinen Beruf als Lehrer auch nutzen konnte, um seine Penibilität, seinen Selbstanspruch an Zuverlässigkeit zu erfüllen. Das war für ihn ein Ventil. Als das wegfiel, brachen er die Dämme und er hatte ja auch Angst davor. Es gab auch nicht die Angst, man könnte etwas versäumen, wenn man es nicht ununterbrochen tat. Das Gelingen schien nicht von Übung abhängig, eher von glücklichen Zufällen. Und dann und wann gab es eben Glückstreffer. Man hatte diese Perioden kontinuierlicher Arbeit und sie waren natürlich die besten. Aber dann gab es wieder ganz leere Zeiten, ganz ohne Ahnung, wie man je wieder etwas schreiben sollte. Für Jandl bedeutete sein Lehrerberuf einen Halt. Für andere Schriftsteller wie Michael Lenz erscheint eine regelmäßige Tätigkeit als Bedrohung. Lenz hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig eine künstlerische Professur inne, die keine engen Fesseln auferlegt. Ich habe mir nie vorstellen können, einen Beruf zu ergreifen, der nichts mit der Literatur oder der Kunst zu tun hat. Das wäre eine Qual gewesen. Ich hätte das einfach nicht aushalten können. Allein schon die Vorstellung, in einem Büro zu sitzen und stechuhrmäßig auf das Ende der täglichen oder dieser Arbeitszeit zu warten, um dann was anderes zu machen. Dann würde sich für mich auch die Vorstellung aufbauen, dass die Erwartung an mich selbst riesengroß ist. Die kann ja nur enttäuscht werden. Das erzeugt ja einen immensen Druck. Die Rückkehr an die Schule gestaltet sich für Jandl schwerer als erwartet. Er findet sich nicht zurecht. Die Rolle des Lehrers liegt ihm nicht mehr. Und dann kam der Einbruch mit der Aufgabe seines Berufes, dass er extrem unter dem Verlust dieses Weltkontaktes gelitten hat. Der erste unfreiwillig freie Schriftsteller, den es gab. Er wollte es nie. Er wollte eigentlich immer einen Beruf haben und schreiben. Und er wollte nie freier Schriftsteller sein. Und er hat selber gemerkt, dass eigentlich sein Lebenskonzept und sein Schreibkonzept damit zerstört war und dass er eine ganz andere Art des Umgangs mit seinem Beruf brauchte. Ernst Jandl muss seinen Lebensplan ändern. Um die Mitte der 70er Jahre unternimmt er einen letzten Versuch, in die Schule zurückzukehren. Er schafft es nicht und wird aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt. Allerdings fehlt mir jedes Gefühl fürs sogenannte Geniale und damit auch jeder Sinn für poetische Lebensführung. Pfeifischbauch, Pfeifischbauch. Pfeile mit Pfeile auf den Fällen, Väter-Meere, Väter-Meere. Ernst Jandl verbringt nun, solange er nicht auf Lesereise ist, seine Tage allein am Schreibtisch. Abends trifft er sich mit Friederike Mayröcker, sie kommt zu ihm oder sie treffen sich in einem Wiener Gasthaus. Dann kehrt jeder in seine Klause zurück. Auch Friederike Mayröcker hat sich früh pensionieren lassen. Für sie ist es die ersehnte Befreiung. Sie schreibt pausenlos, veröffentlicht Buch um Buch und vermisst den Beruf nicht. Für Jandl ist das anders. Sein Schreiben verläuft anfallartig oder es läuft überhaupt nicht. 12.11.1998. Er sitze seit Tagen völlig alleine in seiner Wohnung. Völlig alleine. Das könne man nicht einmal einem Tier zumuten, so ununterbrochen alleine zu sein. Ein Tier würde manchmal ein anderes treffen, aber er begegne niemandem. Und es komme auch niemand. Friederike Mayröcker besäße die Fähigkeit, ununterbrochen zu arbeiten und sich noch mit Leuten in Cafés zu treffen. Diese Fähigkeit besitze er nicht. Er sitze am Schreibtisch und mache nichts anderes, als am Schreibtisch zu sitzen. Und da sitze er eben. Nicht einmal Hunde seien so ununterbrochen alleine. Das könne man doch nicht als Leben bezeichnen. Nein. Mit Leben habe das nicht das Geringste zu tun. Der Mann weint. Ein Junge weint nicht. Erst der Mann soll weinen, wenn er um sich blickt und die immer noch ihn liebende Gefährtin ihm Mut zu machen spricht. Das ist dein Werk. Der Mann weint. Er hatte sehr starke Depressionen, er hatte sehr starke manische Phasen. In den manischen Phasen war er praktisch kaum zu bremsen. Da hätte er auch 27 Gedichte am Tag schreiben können. In den depressiven Phasen hätte er noch nicht mal einen Buchstaben aufs Papier gebracht. Aus Idyllen, frei und schlecht. Ich bin frei und mir ist schlecht. Warum sollte mir nicht schlecht sein? Freilich sollte mir schlecht sein und es ist mir auch schlecht. Es könnte mir allerdings auch nicht schlecht sein. Dann würde ich sagen, ich bin frei und mir ist nicht schlecht. Er ist frei und ihm ist schlecht. In dieser Lage ändert sich etwas Entscheidendes in Jandls Schreiben. Er entdeckt die erste Person Einzahl und das eigene Leben als Stoff. Die Meldung. Jetzt habe ich für uns alle Essen geholt. Und wer sind das? Wir alle? Das bin ich. Er hat zu mir gesagt, früher habe ich mir etwas darauf eingebildet, im Gedicht nicht ich sagen zu müssen. Er hat einzelne Gedichte mit ich geschrieben, aber er wollte eigentlich nicht ich sagen. Nachdem er keinen Beruf mehr hatte, hat er eigentlich nur noch ich gesagt. Das hat er ganz genau gemerkt, diese Veränderung. Er hat gesagt, der Umkreis meines Materials hat sich enorm eingeschränkt. Jandl fängt plötzlich an, Symptome an sich zu beobachten. Er wird sich selbst zum Kuriosum, Selbstwahrnehmung tritt plötzlich in einen dermaßenen Vordergrund, wie man das vorher bei Jandl nicht lesen konnte und auch nicht erwartet hätte. Seine so forcierte Stabilität, die man ihm angedichtet hat, selber wieder als Leser, wenn man seine frühen Gedichte gelesen hat, man hat immer gedacht, Mensch, der ist ja robust. Die ist plötzlich mit einem Mal weggewischt, und zwar deutlich auch in seinen Texturen. Hört sie schon an die Tür kommen, öffnet von innen sich, lacht sich entgegen, schließt sich in die Arme, presst sich den Mund auf den Mund, springt an sich hoch als Kinder, springt an sich hoch als Hund, nimmt die Tasche sich aus der Hand, hilft sich aus dem Mantel, streichelt den Kopf sich, den Kopf sich, den Kopf, drängt sich um sich, mit sich allen ins gute Zimmer, erzählt sich allen, was draußen alles war, hört sich allen zu, wie zu Hause alles war, will jetzt lang nicht mehr von sich fort, lobt sich diesen schönen Abend. Die Wandlung, die sich im Schreiben Jandls vollzieht, lässt sich besonders an dem Band »Die Bearbeitung der Mütze« beobachten. Erste Spuren biografischen Schreibens finden sich in dem im Mai 1975 entstandenen Zyklus »Der gewöhnliche Rilke«. Allerdings geht es dabei noch nicht um Jandl selbst, sondern um den Dichter der Duineser Elegien, der für eine Idee von hoher Dichtung steht, die von Jandls Auffassung völlig verschieden ist. Rilkes Name. Rilke, sagte er, nach seinem Namen gefragt. Rilke, sagte Mann, nach seinem Namen gefragt. Oder? Kenn ich nicht. In typischer Jandl-Manier wird nun die Aura dieses berühmten Dichters gleichsam vom Kopf auf die Füße gestellt. Rilke reimlos. Rilke, sagte er. Dann sagte er, Gurke. Leise dann, Wolke. Indem Jandl an dem weihevollen Dichter Rilke das Profane hervorhebt, indem er ein Bild von ihm entwirft, das ihn bei ganz banalen täglichen Verrichtungen zeigt, macht Jandl eine Entdeckung. Das Alltägliche kann ein Thema sein für Gedichte. Diese Entdeckung machen um diese Zeit zwei andere Lyriker auch. Es ist die Zeit des in Zeilen gebrochenen Tagebuchs, der neuen Innerlichkeit. Jandl ist auf seine Art ebenfalls innerlich. Aber sein Blick ist abgründig und seine Sprache unvermindert radikal. Im Zyklus Tagenglas entwirft er, indem er ganz nah bei sich selbst bleibt, eine Ästhetik des Abstoßenden und Verdrängten. Tagenglas, Teil 1. Franz Hochedlinger Gasse. Wo gehen ich? Liegen Spucken, Wursten von Hunden, Saufenkotz. Ich denken müssen, in Mund nehmen, aufschlecken, schlucken, denken müssen, nicht wollen. In diesem im März 1976 entstandenen Zyklus entdeckt Jandl erstmals die poetischen Möglichkeiten, die im Gebrauch eines gebrochenen, absichtsvoll fehlerhaften Deutsch liegen, wie es von den sogenannten Gastarbeitern gesprochen wurde. Jandl nennt sein neu erfundenes Idiom heruntergekommene Sprache. Er will damit jedoch nicht auf soziale Missstände aufmerksam machen, sondern nimmt diese poetische, niedere, kaputte Deutsch als Ausdrucksmittel für seine immer schwärzere Lebensauffassung. Also ich glaube, dass er eigentlich nicht aus war auf Tabubruch. Ich glaube, es war die Heftigkeit, wie er es selber empfunden hat. Und er hat diese Heftigkeit, wenn sie dann als Sprachmaterial aufs Papier kam, sicherlich sehr gewissenhaft darauf überprüft, ob sie gedichttauglich ist. Wenn sie für ihn gedichttauglich war, dann konnte sie so heftig sein, wie immer sie wollte. Dann war das für ihn ein Gedicht. Die Situation der Einsamkeit verschärft den Druck, der sich bei Ernst Jandls Auftritten mit Wucht und Vehemenz entlädt. Er zelebriert diese Auftritte. Für Dichter einer nachwachsenden Generation sind sie mit bleibenden Eindrücken verbunden. Es war brechend voll, es war wirklich das Event eines Popstars. Er kam auf die Bühne, da stand nur ein Tisch und ein Stuhl, das passte ihm ganz gut. Tisch und Stuhl waren relativ nach hinten gerückt auf der Bühne, sodass er, der zu spät kam, erstmal wie ein Model nach vorne gehen konnte mit bedächtigen, langen, langsamen Schritten und auf das dann verbal verwies, was jeder sah, die Hosen waren zu kurz. Und diese zu kurzen Hosen waren für ihn schon eine Art Gedicht, das war der Einstieg in den Abend. Jandl begeistert nicht nur ein gebildetes Literaturpublikum, das von einer Dichterlesung aufgeklärt und intelligent unterhalten werden möchte. Er ist gerade in seinen späten Jahren mit seiner Haltung zur Sprache und seinem formalen Erfindungsreichtum ein Vorbild für junge Lyriker, die ihren eigenen Weg zu Gedichten suchen. Ein poetischer Vater, der einem Freiheiten erlaubte, indem er selber ganz bestimmte Grenzverschiebungen und Lockerungsübungen vormachte. Jemand, der einen dazu anhielt, genauer hinzuschauen, unverblümter zu sein. Jemand, der es für mich wie nach Brecht kein Zweiter schaffte, eine scheinbar metaphernfreie Sprache zu pflegen. Ein scheinbar einfaches Deutsch, eine Komplexität in der Genauigkeit zu erreichen. Auch Jandls offensiver Vortragsstil wirkt auf Lyriker folgender Generationen euphorisierend und zu eigenen Versuchen beflügelnd. Zugleich zeigt Jandl, wie man sich die Tradition der Moderne produktiv aneignen kann, bis zurück zum Expressionismus. Aus Idyllen, August Stramm. Er, August Stramm, sehr verkürzt hat das deutsche Gedicht. Ihn, August Stramm, verkürzt hat der Erste Weltkrieg. Wir haben da etwas länger gehabt, um geschwätzig zu sein. Anfang der 80er Jahre steht Jandl auf einem Höhepunkt seines Schaffens. Er ist nicht nur ständig auf Lesereise und lässt sich für seine Bühnenauftritte immer besser bezahlen, er hat auch für die Theaterbühne geschrieben und dies mit großem Erfolg. Seine Sprechoper »Aus der Fremde« bringt ihm den Mülheimer Dramatikerpreis, eine der vielen Auszeichnungen, die ihn nun ereilen. 1984 folgt der Büchnerpreis. Im selben Jahr hält er in Frankfurt Poetikvorlesungen. In dieser Zeit beginnt die Zusammenarbeit zwischen Ernst Jandl und Klaus Siblewski, der als junger Lektor seine Laufbahn beim Luchterhand Verlag aufnimmt. Ihm tritt ein selbstbewusster, arrivierter Autor entgegen, der sich literarisch nichts sagen lässt. Er brauchte, was die Gedichtmanuskripte anlangte, sich am Anfang und bis zum Ende seines Lebens eigentlich nichts sagen lassen. Die Gedichte waren so, dass man die Manuskripte nur nehmen konnte, eigentlich übergeben bekommen hat. Wenn er auch literarisch nicht unmittelbar eingreifen kann, so übernimmt der Lektor doch Aufgaben, die ihn mehr und mehr in das Schreiben Ernst Jandls einbeziehen. Etwas anderes wurde immer intensiver. Wie organisiert man eigentlich Gedichtbände? Wie organisiert man ein Autorenleben? Und diesen Teil, da ließ er sich nicht nur viel sagen, sondern diesen Teil hat er ab einer gewissen Zeit sogar an mich delegiert, aus einem einzigen Grund, um Zeit zum eigenen Schreiben zu finden. Klaus Siblewski erlebt in den folgenden 20 Jahren aus der Nähe mit, wie Ernst Jandl versucht, sein Schreibleben zu organisieren. Zunächst zeigt er sich noch von der peniblen Seite. Die Gedichte sind auf den Tag ihrer Entstehung datiert. So wird ablesbar, wie die Gedichte für den Band »Der gelbe Hund« in geradezu stürmischer Folge entstanden sind. Manchmal ein Dutzend kurzer Gedichte an nur einem einzigen Tag. Dann wieder folgte lange Zeit nichts. Und oft werden solche quälenden Perioden der Dürre nur dadurch überwunden, dass ein Gedicht über das Nicht-Schreiben-Können verfasst wird. Inhalt: Um ein Gedicht zu machen, habe ich nichts. Eine ganze Sprache, ein ganzes Leben, ein ganzes Denken, ein ganzes Erinnern, um ein Gedicht zu machen, habe ich nichts. In späteren Bänden fällt die Datierung weg. Ernst Jandl, der ehemalige Lehrer, der alles so ordentlich haben sollte wie daheim bei den Eltern, fängt an, im selbstgeschaffenen Chaos zu versinken. Was ihm zu seiner inneren Ordnung fehlt, ist der Beruf. Meiner Poet. Bei zusammengebrochener Produktion sich aufrichten, die Jacke nehmen, nach draußen gehen, zu den sich bewegenden Leuten, als wäre man selbst zur Arbeitsstätte unterwegs oder nach daheim. Nicht einfach unterwegs, weil das Sitzen wieder einmal nichts erbracht hat. In der Arbeitskonstellation ist für ihn etwas Wesentliches weggebrochen, das ihm mehr und mehr auch seine Produktion anfing, aus den Händen zu gleiten. Und das führte dazu, dass er teilweise nur noch datiert hat und dass es auf einmal schwieriger wurde für ihn, einzelne Gedichtbände chronologisch stringent zu ordnen, sondern er auf einmal ein Pool von Gedichten hatte, aus dem er anfing, dann einen Gedichtband zu formen. Alternder Dichter, nicht immer werden Sie mir alles Geschriebene aus den Händen reißen, um es zu drucken, sondern Sie werden über mich hinwegsehen, über meinen Kopf weg nach anderen spähen und ich werde Sie verstehen. Ach, wie klein ich geworden bin, werde ich mir sagen. Keinem verstellt meine Stirn mehr den Blick. Ich bin sehr in mich zusammengesunken. Mir ist so bang. Der unverstellte Blick auf den eigenen Verfall ist eine Errungenschaft, die Ernst Jandl seiner Misere verdankt und die er in den Gedichten selbst immer wieder zur Sprache bringt. Dabei bleibt das Spektrum seiner Schreibweisen vielfältig. Bis zum Schluss bleibt er auf Innovation aus. Nur für das, was er zu sagen hat, bleibt ihm keine Alternative. Die Entdeckung des Ichs hat Jandl augenscheinlich gezwungen, die Grobmotorik seiner poetischen Verfahrensweisen und Schreibweisen feiner zu justieren, feiner einzustellen. Zweifellos ist dann auch ganz klar autobiografisches Material eingeflossen. Dieses Ich als Kind, dieses Ich an der Hand von Vater und Mutter. Überhaupt familiäre Konstellationen, wie sie ja gang und gäbe und vielfach bebildert sind. Weihnachten, beschenkt werden, Schule gehen, gehorchen, sprachlich abgerichtet werden, wie es so schön bei Wittgenstein heißt. Der Radius seines Materials hat sich extrem verengt, und zwar auf das, was ihm aufgrund seiner biografischen Erfahrung noch zur Verfügung stand. Und damit ergibt sich ein wirklich großer Bruch im Werk von Ernst Jandl. Nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, früher hat er experimentell gearbeitet, jetzt arbeitet er weniger experimentell, das überhaupt nicht. Aber vom Material seiner Gedichte hat sich ein wirklich großer Umschwung ergeben, nämlich dass ihm ab diesem Zeitpunkt nur noch das zur Verfügung gestanden hat, was durch Erfahrung biografisch in seiner Umgebung zur Verfügung stand. Ach, die Heimat! Was Jandl ja kann, ist etwas so vor Augen zu stellen, dass man das auf komprimierter Form von 10 bis 12 oder manchmal nur 8 Zeilen deutlich vor Augen hat, einen Lebenslauf eingefasst in wenige Zeilen, der so prägnant vor Augen steht, dass einem teilweise auch die Tränen kommen können. Junger Sperling. Mein bisschen Lebensglück fliegt zu mir zurück. Es liegt in meiner Hand. Als zitterndes Unterpfand für die treuenden Beschwerden, und es will Abend werden. Der Tod, der lauert plötzlich bei ihm in allen Zeilen. Der taucht auf. Mit dem 1989 erscheinenden Band Idyllen liegt das wohl bedeutendste Gedichtbuch in Ernst Jandls Spätdichtung vor. Neben drastischen stehen sehr zarte Gedichte, melancholische Daseinsbekundungen und Selbstzerstörungen, weit weg von Ottos Mops. Aber wie viele der frühen Gedichte Jandls so prägnant, dass man sie nicht vergisst. Zwei Erscheinungen. Ich werde dir erscheinen, wie stets ich erschienen dir bin. Und du wirst weinen, denn ich bin dahin. Und du wirst mir erscheinen, wie stets du erschienen mir bist. Und ich werde weinen, weil zwischen uns beiden zu sagen nichts mehr ist. Die Idyllen sind nochmal eine Kehrtwendung, nochmal eine Zuspitzung, die ganz stark wie ein poetisches Testament auch wirken. Bei den Idyllen sind tatsächlich Gedichte drunter, die formal geschlossener sind und auch formal gelungener wirken. Und wenn man da das Stichwort, was ja paradox sein könnte bei Jandl, von Meisterwerk, klingt ein bisschen abgeschmackt heutzutage, ins Spiel bringen würde, in Idyllen sind Gedichte zu finden, die, ich sag's gelinde, von verlängerter Haltbarkeit sind. Beim späten Jandl tauchen Motive aus der Kindheit wieder auf. Erinnerungen an die Mutter, den Krieg, die katholische Erziehung. Oft sind diese Gedichte schmerzhaft deutlich und wehren sich aggressiv gegen jede Form der Sanftmut und des Einverständnisses. Der Schrei. Ich habe meine Mutter durchlocht, als ich herauskam, oh welcher Schrei! Ich habe ihn nicht gehört, ich habe ihn sicher nicht gehört. Und ich kann auch nicht sagen, er hätte mich zerstört. Aber gewiss hat er mich verwundet. Davon bin ich nie gesundet. Bei Jandl stellt sich ja manchmal die Frage, wie verhält es sich bei ihm mit metaphysischen Fragen? Auch Gott und der Tod kommt ja in verschiedensten Spielformen, teilweise folkloristisch, teilweise auch folkloristisch zitiert bei ihm vor. Und ganz versteckt in einer letzten Zeile mit einer wie dahingewehten Rückfrage scheinbar taucht dann etwas auf, wo ich zum ersten Mal bei ihm das Wort Seele gefunden habe. Das Gedicht aus Der gelbe Hund die Seele. Mit der einen Hand der Knabe zeigt nach oben, mit der anderen auf den frischen Grabhügel und lacht. Wenn der Großvater da unten ist, wie soll er dann da oben sein? Ach ja, die Seele. Ach, die Heimat! Ach, die Heimat! Wen werd ich wiedersehen? Ist so weit. In seinen letzten Jahren zieht sich Ernst Jandl immer mehr zurück. Das hat nicht zuletzt gesundheitliche Gründe. Krankenhausaufenthalte, starkes Übergewicht und die Abhängigkeit von Alkohol, Nikotin und Tabletten schränken seinen Weltverkehr ein. Und er ist immer häufiger gezwungen, Lesungen abzusagen, was er früher nie getan hätte. In dieser Lage wird die Beziehung zu seinem Lektor Klaus Siblewski immer wichtiger, der längst so etwas wie sein persönlicher Manager geworden ist, und der neben seiner Lebensgefährtin Friederike Mayröcker Jandls wichtigster Ansprechpartner für alle Fragen des Schreibens ist. Das hat ihm einen Halt gegeben, dass er wusste, es gibt außerhalb von ihm noch jemanden, der sich für seine Gedichte und für sein Schreiben einsetzt und damit beschäftigt. Das ist, glaube ich, etwas Stützendes und, glaube ich, auch für ihn Schreiben Ermöglichendes. Eine Freundschaft im persönlichen Sinne entsteht gleichwohl nicht. So wie ich die Arbeitssituation beschrieben habe, gab es für Ernst Jandl nur ein Leben als Autor. Er hat als Privatperson kaum existiert. Das heißt, alles, was er getan hat, war immer darauf abgestellt, zu einem Gedicht zu führen. Das fing an, wann er aufgestanden ist. Das hatte mit Essen, Trinken, mit allem zu tun. Es war immer grundsätzlich sein ganzes Leben, selbst im Schlaf, darauf eingestellt, zu Gedichten zu führen. Er war dann zu sehr monomanisch, auch in der Kartause seines eigenen Ich, befangen. Da führte kein Weg heraus. Je länger Ernst Jandl in seiner Wohnung allein lebt, je mehr neue Gedichte er schreibt, desto weniger findet er sich unter den Aktenbergen und Manuskriptstößen zurecht. Immer wieder muss der Lektor nach Wien reisen, um ihm beim Sortieren der Texte zu helfen. In den Ordner waren, obwohl sie existierten, nicht wirklich etwas Substanzielles drin enthalten, sondern die Gedichte haben teilweise unter, neben dem Schreibtisch gelegen, in irgendwelchen Schubladen drin, in Ablagen, in Gott weiß was, auf Servietten notiert. Man kann es sich nicht bunter vorstellen, als es dort tatsächlich war. In den 90er Jahren erscheinen Ernst Jandls Gedichtbände nur noch, weil sich Klaus Siblewski um alle organisatorischen Belange kümmert. Er hilft Jandl nicht nur beim Schrift- und Telefonverkehr mit dem literarischen Betrieb, er ordnet auch die Gedichte so, wie sie dann in den Büchern erscheinen, soweit sie sich in Jandls Chaos finden lassen. Es klingt etwas komisch, wenn ich sage, er hat das Bewusstsein über seine Produktion verloren. Das klingt so nach Krankenhausfeststellung. Aber er hat wirklich nicht mehr so eine starke Erinnerung an die geschriebenen Gedichte gehabt. Es war für ihn nicht mehr so wichtig, sondern er war mit dem nächsten Gedicht beschäftigt und das nächste Gedicht hat von ihm wieder alle seine Kräfte gefordert und die hat er dort eingesetzt, sodass die Erinnerung an das vorherige Gedicht verblasst ist. Und so hat sich die Produktion zerfasert und war schwieriger, dann in einzelnen Gedichtbänden zu bündeln. Um selbst den Überblick zu behalten, beginnt Klaus Siblewski, sich Notizen zu den vielen Telefongesprächen zu machen, die er mit Jandl führt. Dabei zeichnet er nicht nur Fakten und Termine auf, sondern den gesamten Gesprächsverlauf. Daraus entsteht wie von selbst ein Bildnis des alternden und vereinsamten Dichters. Nach Jandls Tod macht Siblewski daraus ein Buch. Telefongespräche mit Ernst Jandl. 8.12.1998. Nein, er sei nicht eben erst zurück in seine Wohnung gekommen. Er habe aus einem anderen Grund nicht gleich zum Telefon kommen können. Er sei einfach nicht auf der Höhe. Es sei ihm wieder nicht gelungen, rechtzeitig zur Toilette zu kommen. Das könne man einfach nicht mehr als Leben bezeichnen. Er schiffe sich an. Für morgen habe er einen Termin beim Neurologen vereinbart. Auch wenn man 73 Jahre alt sei, wolle man nicht so heruntergekommen weiter existieren. Es gibt einen Untergrund, der das Schreiben ausgemacht hat von Ernst Jandl. Und da kam ich auf die Idee, das müsste doch in diesen Telefongesprächen darstellbar sein, weil das Telefon nicht irgendein Medium für ihn war, sondern weil das Telefon das Medium für ihn war, mit dem er eigentlich den Kontakt zur Welt gehalten hat. Siblewski nutzt ein von Jandl selbst geschaffenes Kunstmittel, Konjunktiv und dritte Person der indirekten Rede. So entstehen Fragmente einer posthumen Biografie, die so klingt, als habe sie Jandl selbst geschrieben. Wie das Sterben geschehe. Ob sich daraus ein Gedicht machen lasse? Zuerst verabschiede sich die Hand vom Fuß, dann der Arm vom Knie, der Kopf von den Beinen, der Rücken von der Brust, die Schultern vom Becken, das Herz von den Augen und dann zerfalle das Ich. Das soll er unbedingt aufschreiben und wenn überhaupt nötig, daran weiterarbeiten. Es wird etwas Ähnliches bleiben, wie wenn man sagt, Kafka, ja, Kafka, Kafka, das ist ja so, und man kann das dann nicht beschreiben, was so ist, was Kafka ist. Vergleichbar, glaube ich, bei Jandl. Man sagt den Namen und sofort gibt es ganz bestimmte Hallräume bei den Leuten. Es wird ein Jandl-Gestus auf jeden Fall auch bleiben. Etwas durchaus Imaginäres. Im Frühjahr 2000 fährt Klaus Siblewski wieder einmal nach Wien, um in der Wohnung von Ernst Jandl nach Gedichten zu suchen. Und führt mit ihm ein Gespräch, das den Abschluss einer Biografie bilden soll, deren Erscheinen zu Jandls 75. Geburtstag geplant ist. Ein Gespräch über das Altern. Das war die letzte Situation, in der ich eigentlich schon sehr besorgt war, weil er sich kaum noch gerade halten konnte. Und dort lag er eigentlich mehr auf dem Schreibtisch und sprach dann sehr leise, aber ununterbrochen rauchend in das Mikrofon hinein. Und ich hatte nach dem Gespräch den Eindruck, oh, hoffentlich habe ich ihn nicht überstrapaziert, weil ich ihn auch einige Fragen gestellt habe, die vielleicht eher unangenehm waren. Ich hatte ihn gefragt, was ihm denn einfällt, wenn er den Horizont sieht, ob er sich denn vorstellen könnte, was danach kommt. Und dann hat er im Grunde genommen sehr knurrig geantwortet. Solche Fragen würde er sich nicht stellen. Und wenn ich ihn nach dem Tod fragen wollte, sollte ich das durchaus direkt tun. Also er hat sehr klar mitbekommen, worum es auch unter anderem ging. Und ich war eigentlich sehr besorgt, ob das denn für ihn so recht gewesen sei. Und dann sagte er ganz zurückgenommen, ob ich denn nicht gemerkt hätte, wie viel Spaß ihm das gemacht hätte. Und das ist eigentlich das Letzte, was ich von ihm im Gedächtnis habe. Dunkler Tag. Es ist ein dunkler Tag vom Wetter her, und von innen ist er es noch mehr. Ach, ließe das Herz sich doch abschalten. Am Abend des 9. Juni 2000, dem Freitag vor Pfingsten, stirbt Ernst Jandl in einem Wiener Krankenhaus an Herzversagen, knapp 2 Monate vor seinem 75. Geburtstag. Bis zuletzt trug er einen Bleistift mit sich, um sich Notizen für Gedichte machen zu können. Das Erscheinen seiner Biografie hat er nicht mehr erlebt. Aus dem geplanten Band neuer Gedichte sind seine letzten Gedichte geworden, angeordnet von der Hand seines Lektors. Du sei alt und dein Kleid sei schön. Neu sei dein Kleid und du sei brüchig. Du sei Kalk und es glänze deine Seide. Schottlands Tweed verdecke deine Kälte. Du sei taub und sein Wort zerschelle. Dein falsches Gebiss amputiere die kosende Hand. Du sei taub und dein Gesang erschalle. Aus deinen Augen quelle Finsternis. Du huste und den Jünglingen berste die Brust. Um ein Gedicht zu machen, habe ich nichts. Ernst Jandls Spätwerk von Norbert Hummelt. Mit Isabella Bartdorf, Martin Leutgeb und Ulrich Nöten. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2010.